Es ist 21 Uhr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auf NDR 1 begrüßen wir Sie nun zu unserem Hörspielabend. Peppers, ein Hörspiel von Frieda Feist, Regie Hans Rosenhauer. Kann ich bitte ein Bier haben? Gib nur noch Weißbier. Genau, das wollte ich. Das musst du dazu sagen. Verlangst du einfach Bier, kriegst du ein helles. Wenn es aber, wie du sagst, sowieso nur Weißbier gibt. Das konntest du ja nicht wissen. Stimmt. Siehst du? Ja. Und warum gibt es nur noch Weißbier? Ja, das ist ausgegangen. Dunkles und Pilz auch. Was? Hier ist überhaupt nichts los und ihr habt kein Bier mehr? Weißbier ist noch da. Ja, wollte ich ja sowieso. Früher war ich 3-4 Abende die Woche hier im Peppers und hab nur Weißbier getrunken. Du wirst dich wahrscheinlich nicht mehr an mich erinnern können, ne? Rudolf heiß ich. Rudi! Hier waren früher viele. Dich kenne ich noch von damals. Du hattest immer so eine Fliegerjacke an. Und rote Turnschuhe mit gelben Streifen. In Amsterdam gekauft. Aber gearbeitet hast du zu der Zeit nicht hier. Ich lebe es, wie es kommt. Ich weiß sogar noch deinen Namen. Lukas. Stimmt's? Zahlst du gleich? Oh, später. Vielleicht trinke ich ja noch eins. Hm. Ist genug da. Like she told her old man now. And with the radio blasting, goes cruising just as fast as she can now. And she'll have fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away. Fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird away. Well, where is this standard? Cause she walks, looks and drives like an ace. You walk like an ace now, you walk like an ace. She makes an 8500 look like a Roman chariot face. Look like an ace now, you look like an ace. A lot of guys try to catch her, but she leads them on a wild goose chase. You drive like an ace now, you drive like an ace. And she'll have fun, fun, fun till her daddy takes a T-bird. Irgendwie kennen wir uns. Ja, mir kommt das auch so vor. Da fällt mir unwillkürlich dieser steinalte Witz ein. Sagt einer, ihr Gesicht kommt mir so bekannt vor. Das muss ich schon mal anderswo gesehen haben. Sagt der andere, merkwürdig, ich trage es eigentlich immer an derselben Stelle. Ja, ja, den kenne ich auch. Den könnte mir schon mein alter Herr erzählt haben, als ich noch klein war. Vorausgesetzt, er hätte mir je Witze erzählt. Woher kennen wir uns? Ich überlege auch schon die ganze Zeit. Naja, letzten Endes spielt es keine Rolle. Wenn man seine Erinnerungen überprüft, findet man zumeist doch nur heraus, dass sie mit der Vergangenheit wenig zu tun haben. Sie halten nur fest, was man festgehalten haben will, gleichgültig wie und ob es sich überhaupt zugetragen hat. Ja. Wenn dir das eine praktische Hilfestellung ist, ich hatte zeitweise einen Vollbart. Du doch auch, nicht wahr? Nein, nein, ich nicht. Aha. Wäre es möglich, dass wir uns von hier kennen? Ich war zwar schon seit Jahren nicht mehr da, aber früher stand ich so die Woche 3-4 Abende im Peppers. Man hat damals mehr oder weniger hier gewohnt. Und sonst so? Was hast du in der Zwischenzeit alles angestellt? Oh, nichts Besonderes. Beruflich? Alles in Ordnung? Kann mich nicht beklagen. Familie? Bin schon ziemlich lange verheiratet. Oh, gratuliere. Bei mir endet es damit, dass sie mit einem Teppichhändler auf und davon ist. Oh, das tut mir leid. In Wirklichkeit war der Bursche beim Rundfunk. Aber er hatte sowas Armenisches. Naja, sie war auch mehr der exotische Typ. Merkwürdig, nicht? Obwohl man irgendwie zumindest ahnte, dass die sexuelle Befreiung nur in den Gazetten stattfand, hat man jahrelang gegen die Institution Ehe gepredigt und demonstriert. Im Überschwang der Gefühle lässt man sich schließlich einen Ring an den Finger stecken, glaubt, die glorreiche Ausnahme zu sein, die die überkommenen Fehler vermeidet und endet ganz banal als Hahnrei, wie ungezählte andere auch. Hast du früher auch immer an diesem Tisch gesessen? Nein, einen Stammplatz hatte ich nie. Speziell dieser Tisch hat es mir angetan. Kernige Handwerksarbeit. Keine Nägel, kaum Leim, alles verfugt. Für meinen Geschmack ist er ein bisschen zu wuchtig. Ein ordentlicher Tisch muss das sein. Schau, er wackelt nicht, er kippt nicht, er fällt nicht um. Von mir kann man das nicht behaupten. Als sie mich seinerzeit sitzen ließ, habe ich verdammt gewackelt und gekippt, bin schließlich sogar umgefallen und habe wieder besseres Wissen ein zweites Mal geheiratet. Dann wirst du kaum kennen, eine Belgierin. Ah ja. Wir führen getrennte Haushalte, vom ersten Tag an. Meine Idee. Damit ich jetzt gar nicht wieder in diesen Überschwang der Gefühle hineinrutsche. Distanz verschafft Ruhe. Naja. Im Lauf der Zeit haben wir uns genauso auseinandergelebt wie andere, die täglich Tisch und Bett teilen. Ich mag diesen Tisch. Seinetwegen schaue ich noch ab und an ins Peppers rein. Damals, als ich ihn sozusagen für mich entdeckte, beschloss ich spontan Tischler zu werden. Bist du es aber nicht geworden, oder? Na, es war wohl mehr wieder nur der Überschwang der Gefühle. Letzten Endes erschien es mir vernünftiger, das Studium durchzuziehen. Vor allem dürfte mir die Entscheidung jede Menge Ärger mit meinem alten Herrn erspart haben. Und dann konnte ich wenigstens während der Jahre auf der Uni zeitlich und so ein paar Freiräume für mich in Anspruch nehmen, die man später sowieso nie mehr geboten bekommt. Mensch, wenn ich mir vorstelle, ausgerechnet ich hätte zum Bund gemusst. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob du dabei warst. Beim Bund? Nein, ich habe Zivildienst gemacht. Ich hatte ja Gott sei Dank diesen Herzklappenfehler. Der Arzt bei der Musterung war ein Dutzfreund meines alten Herrn. Hätten die beiden gewusst, dass ich insgeheim Tischler werden will, die hätten schon für eine Bedenkzeit beim Barras gesorgt. Herz hin, Klappenfehler her. Ja, also sollte ich mir nächsten Sommer tatsächlich was auf dem Land zulegen, werde ich sehen, ob ich diesen Tisch kaufen kann. Beziehungen ohne Enttäuschung kann man nur zu Gegenständen haben. Also der Mann bin ich aber nicht. Naja, früher habe ich auch noch anders gedacht. Nicht nur gedacht. Alle haben wir unsere Weisheiten laut rausgekräht. Aber ehrlich, waren wir wirklich so gescheit? Vermutlich nicht. Ich habe früher wohl auch mehr geredet als heute. Und ganz sicher war da viel unüberlegtes Zeug dabei. Tja, allmählich bin ich der Meinung, auf das, was man so sagt, kommt es überhaupt nicht an. Haben wir schon wieder den Überschwang der Gefühle als Wurzel allen Übels. Man glaubt, man hat das Herz auf der Zunge und redet doch nur an der Wirklichkeit vorbei. Worauf es ankommt, ist das, was man denkt. Angenommen, er könnte es. Was würde so ein Tisch denken? Vielmehr, wie denkt er? Klar, eindeutig, unbeeinflusst von Empfindungen. Wie lange, wenn ich fragen darf, bist du jetzt eigentlich verheiratet? Seit 9 Jahren. Ja, wir haben schon vorher 3 Jahre zusammengelebt. Ohne Trauschein. Im Grunde geht es mich nichts an. Ist es noch so wie am Anfang? Sicher nicht. Das ist doch wohl klar, so manches ändert sich. Aber das bedeutet ja nicht automatisch, dass es schlechter wird. Ja, ja, schließlich haben wir gelernt, mit Schadhaftigkeiten zu leben. Mit Defekten, Mängeln, Verschleißerscheinungen. Wenn du beispielsweise heute einen Tisch kaufst, zahlst du bereitwillig ein Schweinegeld für eine Platte mit 4 Beinen und nimmst als Selbstverständlichkeit hin, dass das Ding Verarbeitungsfehler aufweist, die es irgendwann in seine Einzelteile zerfallen lassen. Bei meinem Großvater hat ein Tisch ein Menschenleben überdauern müssen. Der war nämlich Tischler. Leider ist er gestorben, bevor ich auf die Welt kam. Du, ich habe jahrelang nicht gewusst, was er für einen Beruf hatte. Mein alter Herr hat sich dafür geschämt. Als du Tischler werden wolltest, wusstest du das von deinem Großvater? Wie meinst du das? Ja, wusstest du, als du selber Tischler werden wolltest, dass dein Großvater einer war? Ob ich wusste, dass mein Großvater... Das kann ich dir so auf Anhieb gar nicht beantworten. Ich würde sagen, unwillkürlich habe ich auf die Erfahrungen meines Großvaters zurückgegriffen, als ich die meines alten Herrn und seiner Generation leugnete. Naja, da ich selbst keine Kinder habe, werde ich bei meinen Enkeln nicht erleben, ob die es genauso machen werden. Ihr habt doch welche. Kinder, meine ich. Ein Jungen. Er geht in die zweite Klasse. Oh je, oh je, oh je, oh je. Da dauert es noch eine Weile, bis ihr aus dem Gröbsten raus seid. Wenn er dir mal mit dem Wunsch kommt, Tischler werden zu wollen, sag ihm, es hat keinen Zweck. Tische wie diesen macht man heute nicht mehr. Gesundheitlich und so ist bei euch alles in Ordnung. Ich leide ja unter Kieferschwund. Man hat es im Prinzip schon als Kind, aber da merkt man noch nichts davon. Mir macht hin und wieder die Bauchspeicheldrüse zu schaffen. Alkohol, das kenne ich. Natürlich ist man kein Säufer. Man wird nur alt. Tja, ich muss dann wohl gehen. Morgen in aller Früh habe ich einen Gerichtstermin. Ein Gerichtstermin? Naja, du weißt doch, ich bin Anwalt, wie mein alter Herr. Ach nein, das wusste ich nicht. Hauptsächlich Scheidungen. Solltest du mal irgendwie so im Überschwang der Gefühle auf die Idee kommen, dich scheiden zu lassen, dann komm zu mir. Ich werde versuchen, es dir auszureden. Mach's gut. Danke. Du auch. Habt ihr die Kaffeemaschine schon lange? Ich weiß noch gut, früher konnte man in Peppers alles bekommen, nur keinen Kaffee. Alles, was man bekam, wenn man bei Annette einen Kaffee bestellte, war ein schiefer Blick. Annette. Humor hatte sie keinen Funken. Dafür hat der kleine Alfred hinter seiner Theke umso mehr gelacht. Weinschorle in Griffweite und sein ständiges Lachen. Das war der kleine Alfred. Egal, was man ihm sagte, er hat gelacht. Annette war griesgrämig. Ich glaube, als sie damals verschwunden ist, war ich der Einzige, der sie wirklich vermisst hat. Weiß auch nicht warum. Aber ich habe sie vermisst. Sag mal, weißt du zufällig, was aus ihr geworden ist? Weggezogen. So. Ja. War richtig traurig, als sie plötzlich weg war. Ohne ihre schlechte Laune fehlte den Peppers einfach was. Wie ich sehe, hat sich die Einrichtung in all den Jahren kaum verändert. Oh doch, doch, die Lampen. Oder täusche ich mich? Ziemlich sicher sind die Birnen andere. Ein neues Kassettendeck habt ihr. Und bessere Lautsprecher. Früher hat der Shepard zum Sound gehört. Man konnte sich gar nicht anders vorstellen. Hat immer schon gute und schlechte Anlagen gegeben. Nur die meisten von uns haben sich die guten Anlagen nicht leisten können. Kent Heat, Going Up the Country. 1969. Wie oft habe ich das wohl gehört? 1968 und Kaffee hat es immer gegeben. Sicher, wenn man hartnäckig genug war, konnte man sich schon leiden erkämpfen. Aber der kleine Alfred musste ihn hinten in der Küche machen und dazu war er zu faul. Stand lieber vorne am Tresen und hat gelacht. Kriegst du noch was? Ja, danke, ich hab noch. Ja. Sie eventuell mal Feuer haben? Mein Feuerzeug scheint nicht zu funktionieren. Nee, du. Ich rauche praktisch seit 70 nicht mehr. Warte, ich habe irgendwo Streichhölzer. Nee, Quatsch. Vielen Dank. 69 war es. Gibst du seit mir auch eine? Seit 69 rühre ich keine Zigarette mehr an. Ach, mit Filter. Ihr Typen raucht immer alle mit 70. Filter. Ich weiß auch. Wie komme ich denn auf 69? Blödsinn. Ohne Filter sind sie mir auf Dauer zu stark. Na, dann gibst du mir also eben eine seit dem Tag rühre ich keine Zigarette mehr an, als sie in der Zeitung brachten, dass Hendrix tot ist. Ja. 18. September 70. Da ist er gestorben, am 18. September. Sag ich doch. Das genaue Datum könnte ich mich jetzt nicht erinnern. Am 18. September ist er gestorben, sagst du? Das werde ich doch wohl noch wissen, wann er gestorben ist. Seit dem Tag rühre ich keine Zigarette mehr. Wenn er wirklich am 18. September gestorben ist, dann haben Sie es an dem Tag nicht in der Zeitung gebracht. Hm? Schlecht möglich, dass Sie es am 18. September in der Zeitung bringen, wenn er genau an dem Tag erst stirbt, oder? Habe ich auch nicht behauptet, dass Sie es am 18. September in der Zeitung gebracht haben. Ich glaube, ihr habt euch da irgendwie missverstanden. Du hältst dich da raus, ja? Das ist jetzt nicht gegen dich gerichtet, ja? Er macht es nämlich immer so. Das will ich jetzt mal geklärt haben. Ja, praktisch am 19. September, an dem Tag, als Sie es in der Zeitung gebracht haben, dass Hendrix gestorben ist, habe ich mir geschworen, ich rühre keine Zigarette mehr an. Bis wir wieder einen haben, der so Gitarre spielt. Vorhin hast du es anders gesagt. Gemeint war es wohl schon so, wie er es eben erklärt hat. Ja. Vorhin hat er gesagt, seit dem 17. September hat er keine Zigarette mehr angerührt. Seit dem 18. September, am 18. Was stimmt denn da nicht? Einmal hast du doch eine geraucht. Aber nicht mal ganz die Hälfte. Aber geraucht, da kannst du doch nicht sagen, du hättest seit damals überhaupt keine Zigarette angerührt. Drei Züge, höchstens. Und nur weil der Meise mich gelingt hat, das war Anfang 75, ja, genau, Anfang 75. Pass auf, wenn er mit seiner Story fertig ist, erzählt er dir, der Meisi hätte ihn gelingt. Hat er auch. Und die zählt nicht, die Zigarette, die er da geraucht hat. Ja, wie war denn das? Ich meine, wenn du es erzählen willst. 75 war es. Also, die LP war in Deutschland noch gar nicht raus. Ich konnte sie praktisch noch gar nicht kennen und der Meisi war drüben in London. Also meinetwegen in Birmingham. Aber in London war er auch, sonst hätte er doch die LP nicht gehabt. In Birmingham gab es sie doch noch gar nicht. Oder nur ein oder zwei Stunden. Jedenfalls war er da und hat die LP gekauft. So war es nämlich. Der Meisi war insgesamt höchstens anderthalb Stunden in London. Und was war das nun für eine Platte? Ja, der Meisi sagt zu mir, er hatte einen ganz heißen Gitarrero aufgetan. Okay, ich höre mir die LP bei ihm an, saustark. Aber jetzt kommt praktisch der Gig. Verstehst du? Er hat mir die Hülle nicht gezeigt, die linke Sau. Zeigt mir die Hülle nicht. So war das gar nicht. Beziehungsweise, naja, er zeigt mir irgendeine andere Hülle und ich habe sie zuerst gar nicht angeguckt, völlig unbekannte Leute, noch nie gehört, aber saustark. In Wirklichkeit waren die bescheuert, die Typen von der LP, die zu der Hülle gehört haben. Ja, also ich fahr auf den Sound voll ab, eine Gitarre saustark. Der Meisi fragt mich, ob das ein Grund für eine Zigarette und ist. Er und natürlich sofort. Ja, ich mache also einen Zug. Nur von wem? Naja, wenn es vier waren, dann zwei. Und der Meisi sagt zu mir, ey, das ist Crash Landing. Ach, ja. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, also dein Freund hätte dich mit einer Platte von Jimi Hendrix reingelegt. Willst du mich verarschen oder was? Wieso? Nein, bestimmt nicht. Was habe ich denn gemacht? Crash Landing ist eine Hendrix-LP. Ach so, also doch. Du kennst Crash Landing nicht. Nein, tut mir leid. Im Studio hinterher aufgemotzte Basic-Tracks, aber die Gitarre ein Hammer. Und dann hast du die Zigarette wieder ausgemacht. Nein, sie hat sie zu Ende geraucht. Das war schon eine linke Sau, der Meisi. Aber echt. Und Gott und die Welt hat der gekannt, der Meisi. Tu mir einen Gefallen und erzähl nicht wieder die Story, wie dich der Meisi dem Rod Stewart vorgestellt hat. Sie hat nicht mal gewusst, wer der Kerl ist. Aber vorgestellt hat mich der Meisi ihm. Und es genauso war, dass er mit mir pennen wollte, Der wollte mit allen pennen. Ja. Ich habe für Sänger nichts übrig, seit jeher. Und ohne Filter hat er geraucht. Das fand ich irgendwie stark. Hast du noch eine für mich? sehe, du spielst nach wie vor gegen dich selbst Schach. Habe ich noch nie gemacht. Ich spiele Partien nach. Ah, ich verstehe. Du analysierst deine Spiele. Selbst spiele ich nie. Ja, das kann ich ganz gut nachfühlen. Ich habe auch mal eine Zeit lang gespielt, aber dabei war ich jedes Mal so aufgeregt, dass ich hinterher gleich Magenkrämpfe bekommen habe. Spielen langweilt mich. Ja. Dann studierst du Meisterpartien. Computer. Du spielst gegen einen Computer? Ich spiele Computerpartien nach. Ach so, ja. Und wer hat gegen den Computer gespielt? Ein anderer Computer. Computer gegen Computer? Hm. Jetzt verstehe ich ja. Und woher kennst du diese Partien? Bücher, Zeitschriften. Und was, entschuldige, die Frage kommt dir wahrscheinlich ziemlich dumm vor. Was reizt dich daran? Die Zeit vergeht. Und gelegentlich sind die Schwächen und Fehler eines Programms recht aufschlussreich. Und dieses Programm? Hat es viele Fehler? Es sind zwei Programme. Ach so, ja. Natürlich. Ja. Zwei Programme. Zwei Programme, die gegeneinander spielen. Welches ist denn das Bessere? Erstaunlicherweise das Spanische. Spanisch? Ist das nicht nach den Königsbauern und den Springern der Läufer im dritten Zug ganz nach außen? Das ist eine spanische Partie. Das hier ist keine spanische Partie, sondern ein spanisches Programm, das sizilianisch gegen ein russisches Programm spielt. Noch ein Weißbier? Ja, gib mir noch eins, bitte. Once upon a time, you dressed so fine, through the bumps of time in your prime. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging. Du, sag mal, kennst du den Unterschied zwischen Steamhammer und Steamcracket? Es geht nämlich darum, ob Rod Stewart bei denen oder bei den anderen gesungen hat. Jetzt hat sie dir praktisch die Antwort suggeriert, die sie hören will. Tut mir leid, mit Rod Stewart kenne ich mich nicht so aus. Er behauptet, er sei bei Steamhammer gewesen. Bei Steamcracket? Du verdrehst einem die Worte im Mund. Steamcracket. Mit Rod Stewart, Long John Baldry und Brian Auger. Stimmt. Ja. Und da war noch diese fantastische Sängerin. Ja. Julie Driscoll? Ja. Nee, also du kennst dich wirklich nicht besonders aus. Lass dir von ihr nichts einreden, Mann. Du hast volles Rohrrecht. Brian Auger, hat der Maisie immer erzählt, hat sogar mal in Wangen gespielt. Im Allgäu. Ausgerechnet ja. Im Allgäu. Rod Stewart war nie in seinem Leben im Allgäu. Nee, du stopp, nicht in Wangen, in Lindenberg war der Brian Auger. Du verdrehst anderen Leuten die Worte im Mund. Mit dem Lindenberg hat der Typ da mal gespielt, hat der Maisie erzählt. Ein Pfeifenkopf von hohen Graden war der Maisie, aber so einen Schwachsinn hätte nicht mal er verbreitet. Du, echt, der Brian Auger hat in Lindenberg gespielt. In. Und schlag 22 Uhr hat ihm der Hausmeister den Saft abgedreht. Ja, da kann ich mich auch an etliche Konzerte erinnern, die auf diese Weise ein vorzeitiges Ende genommen Was haben. Was soll denn das? Es geht doch um seine Behauptung, dass Rod Stewart bei den Small Faces war. Quatsch, die Faces. Das waren Steve Marriott und Ronnie Lane. Die hat er sich jetzt ausgedacht. Das Was? Macht er immer so. Nur um Recht zu behalten, deckt also, er sich einfach irgendwelche Namen aus. Steve Marriott habe ich mir ausgedacht? Ja, ja. Übrigens, hast du doch irgendwie recht, nachdem Marriott zu Motze Hupe gegangen ist, war Stuart eine Zeit lang bei den Faces. Also ich möchte nicht wissen, wie oft du mir das schon erzählt hast, ja, als ob es mich interessiert. Steve Marriott, war der nicht bei Humble Pie? Humble Pie, ja, meine ich ja auch. Nicht Motze Hupe, ich habe mich lediglich versprochen. Hast du selbst mal Musik gemacht? Akkordeon haben ihn seine Eltern lernen lassen. Direkt gemacht habe ich eigentlich nie Musik, aber ich war praktisch immer irgendwie in der ganzen Szene zu Hause. An den Maisi hast du dich richtig drangehängt. Ich hätte mal ein super Schlagzeug kaufen können. Gebraucht von einem Semi-Profi. Ringos Marke. Aber ich wollte entweder Gitarre spielen oder gar nichts. Ich hatte meine Gitarre. Klasse. Allerdings keine elektrische. Kannst vergessen. Die simple Klampferei hat mich immer angeödet. Ach ja, und dabei hast du dich an dem Maisi nur so drangehängt, weil er ständig auf seiner Klampfe herumgeödet hat. Was du in deiner grenzenlosen Ignoranz als Klampfe bezeichnest, war immerhin eine Gibson Les Paul Sunburst. Ich denke, ein japanischer Nachbau war es, hast du selbst gesagt. Ja, so clever er sonst war, der Maisi. Er hat sich tatsächlich eine billige japanische Kopie andrehen lassen. So wie du dir auf der Isle of Wight einen Suppenwürfel hast andrehen lassen. Und er hat sie ohne Verstärker gespielt, der Maisi. Wie so eine Wanderklampfe. Soundmäßig war das ein schlechter Witz. Er hat sich einen Suppenwürfel als erstklassigen Shit andrehen lassen. Also auf. Schnüffel doch dran rum wie ein Polizeihund und merkt nicht, dass die ihn linken. Nicht einmal beim Drehen hat er gemerkt, was es ist. Wir ziehen und ziehen und nichts passiert. Weil es nur ein zerbröselter Brühwürfel war. Der Maisi hat es gleich gemerkt. Ja, der schon. Aber dann ist er in Athen aus dem Fenster seines Hotelzimmers gesprungen. Tot? 7. Etage. Damals, als er das Lied gespielt hat, das du für mich komponiert hast, da war er noch clean. Der war seit der 3. Klasse Volksschule nicht mehr clean. Dann sagen wir, er war damals noch relativ clean. Ach, clean war der. Das glaubst du jetzt vielleicht nicht, aber er hier hat tatsächlich mal ein Lied für mich geschrieben. Doch, das glaube ich gern. Free and easy. Jetzt weiß der nicht mehr, wie sein eigenes Lied hieß. Fire on Ice hieß es. Stimmt. Fire on Ice. If your memory serves you well, we were gonna meet again and we. So I'm going to unpack all my things and sit before. Too late. No man alive will come to you with another tale to tell. But you know that we shall meet again if your memory serves you well. Darf ich mal telefonieren? Besetzt. Hm. So ist das eben, wenn die Chancen 50-50 stehen. Tun sie nicht. Seltsamerweise meinen viele Leute, da es nur zwei Möglichkeiten gibt, frei und besetzt, stünden die Chancen halbe-halbe. Klar, es kann auch frei sein und niemand tippt ab. Richtig. Man muss beispielsweise einige Gewohnheiten des Anzurufenden kennen und berücksichtigen. Aber das ist kein primäres Problem. Im Regelfall wird ein Telefon häufiger nicht benutzt als benutzt. Folglich ist numerisch die Möglichkeit, höher durchzukommen. Selbstverständlich muss man sehr viele Faktoren einbeziehen, um herauszufinden, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, eine bestimmte Nummer zu erreichen. Die optimale Voraussetzung für eine möglichst genaue Berechnung schafft man, indem man die Telefonrechnungen des Anzurufenden über einen längeren Zeitraum auswertet. Da die Anzahl der verbrauchten Einheiten alleine nur einen begrenzt verwertbaren Hinweis vermittelt, muss man zudem wissen, wie viele Gespräche der Teilnehmer geführt hat. Und Orts- und Ferngesprächen unterscheiden. Ach, insofern irrelevant, als man mit der gemessenen Gesamtdauer sämtlicher Gespräche in Sekunden präzise Daten ermittelt. Geteilt durch die Anzahl der geführten Gespräche ergibt das eine Zwischensumme, die durch die verbrauchten Einheiten zu teilen ist. Damit haben wir die Durchschnittsdauer pro Gesprächseinheit ermittelt. Die individuellen Telefoniergewohnheiten des Teilnehmers sind hierzu in Bezug zu setzen, sowie zur Tageszeit des beabsichtigten Anrufs in Relation zu bringen. Außerdem braucht man die Information, wie oft der Teilnehmer seinerseits angerufen wird und wie viel Zeit diese Gespräche in Sekunden im Einzelnen und im Gesamten in Anspruch nehmen. Man darf auch nicht außer Acht lassen, dass der Anschluss zumindest kurzfristig auch dann besetzt ist, sollte der Teilnehmer nicht abheben. In dem Zusammenhang sind selbstverständlich auch die vergeblichen Versuche des Teilnehmers zu registrieren. Denn bei diesen Gelegenheiten ist ein Apparat ebenfalls kurzfristig belegt, ohne dass die entsprechenden Daten aus einer Telefonabrechnung ersichtlich würden. Und schließlich kann es nicht schaden, wenn man weiß, wie häufig der Teilnehmer selbst versucht, den Anrufer zu erreichen, während dieser gleichzeitig die Nummer des Teilnehmers wählt. Von Belang könnte noch die Wartefrist des Teilnehmers bis zu einem zweiten Versuch sein. Und mit diesen Angaben kann man ziemlich genau berechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, bei einem Anruf durchzukommen. Ich habe dich noch nie so lange in einem Stück reden hören. Allerdings ein automatischer Anrufbeantworter versaut die ganze Berechnung. Ja, Monika, ich bin's. Ist was? Was soll sein? Du rufst doch nicht ohne Grund an. Wo bist du? Ich bin im Peppers, deswegen rufe ich an. Ach, du, ich vergesse. Vorhin hat mich Karin angerufen. Ja, ich weiß. Wieso weißt du das? Ich habe schon mal gewählt und da war besetzt. Da könnte ich doch mit weiß Gott wem gesprochen haben. Heute ist Donnerstag. Ja, und? Deine Schwester ruft immer donnerstags an. Tatsächlich? Ja. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Mhm. Und warum rufst du nun an? Na, weil ich im Peppers bin. Was ich eigentlich sagen wollte, Karin wollte dich sprechen. Mich? Ja, anscheinend hat ihr ihre Bank geraten, Gelder in festverzinslichen Wertpapieren anzulegen. Sagt man das so? Festverzinsliche Wertpapiere? Ja, das gibt es. Oder sie hat diese Papiere und soll jetzt nach Meinung der Bankleute etwas anderes mit dem Geld anfangen. Na, aber das können wir dann ja in aller Ruhe besprechen. Wo sagst du, bist du? Im Peppers. Ich könnte Karin natürlich schnell zurückrufen, aber was soll ich ihr dann sagen? Na also, um was geht es denn genau? Sie hat wohl die Vorstellung, du könntest sie zusätzlich zu dem beraten, was sie die Bankleute sagen. Ich müsste schon wissen, um was es geht. Na, mir gegenüber hat sie nur so Andeutungen gemacht. Sie wollte eigentlich dich sprechen. Ist das ein Lokal, wo du bist? Das Peppers. Also, deine Schwester soll ruhig das machen, was ihr die von der Bank empfehlen. Hm. Na, wenn sie wirklich meint, dann ergänzt, na, Rat hilft ihr weiter. Also, Martin kann ihr doch genaueres sagen als ich. Gerade heute hat mir Karin erzählt, dass sie gestern mit Martin telefoniert hat, zum ersten Mal seit der Trennung. Sag mal, ruft die immer schon donnerstags an? Immer schon. Oder ist das erst seit der Trennung? Nein, das war auch schon vorher so. Du meinst also, sie soll Martin fragen? Ja, warum nicht? Ja, irgendwie finde ich das Martin gegenüber unfair. Ich meine, letztendlich ist es sein Geld. Na schön, dann rufe ich sie morgen mal an. Du kannst sie auch heute Abend noch anrufen, sie ist zu Hause. Sie sagt, sie ist jetzt so oft unterwegs gewesen in den vergangenen Wochen, dass sie es richtig genießt, endlich einmal einen Abend zu Hause zu bleiben. Soll ich sie gleich von hier aus anrufen? Ja, willst du noch da bleiben? Du, ich weiß nicht. Ich habe eben erst ein zweites Bier bestellt. Na, dann unternimm jetzt nichts. Ich würde sagen, wir reden noch mal drüber und du rufst sie dann morgen an. Gut, machen wir es so. Du, hauptsächlich habe ich angerufen, weil ich im Peppers bin. Ist das das Lokal in der Weidenstraße? Nein. Peppers. Du wirst dich doch noch an das Peppers erinnern. Ach doch, ja. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Ja, ich auch nicht. Aber nachdem ich schon mal zufällig in der Nähe war, dachte ich, ich sehe mal nach, was aus dem Peppers geworden ist. Und siehe da, es existiert noch. Sag mal, hast du dieses Fahrradgeschäft gefunden? Ja. Ist nur zwei Straßen vom Peppers entfernt. Und? Haben Sie diese holländischen Räder? Im Schaufenster nicht. Oh, Karin sagte aber, sie wüsste definitiv, dass es da diese holländischen Räder gibt. Vielleicht rufst du morgen dort an und erkundigst dich. tut mir leid, dass ich dich umsonst in die Stadt geschickt habe. Na, macht ja nichts. Und umsonst war es nicht, nachdem ich im Peppers gelandet bin. Na, wenn du es so siehst, prima. Na, okay. Ich glaube, ich rufe Karin nachher nochmal an und sage ihr, dass du dich morgen bei ihr meldest. Hm? Ja, ja, gut. Was meinst du, soll ich sie bei der Gelegenheit auch fragen, warum sie eigentlich immer donnerstags anruft? Ich meine, es wäre ja denkbar, dass man an einem Donnerstag mal was anderes vorhat, oder? Schönen Dank. Was? Aber möglicherweise ist sie dann eingeschnappt. Hm. Du, Monika, was hältst du davon, wenn du einfach den Wagen nimmst und herkommst? Wie? Um diese Zeit noch in die Stadt fahren? Man könnte meinen, wir wohnen meilenweit entfernt auf dem Land. Du, bis zur Innenstadt sind es immerhin 4 Kilometer. Du möchtest also nicht kommen. Wo ist das gleich wieder, das Lokal? In der Weidenstraße? Nein. Ach, schau, ich muss auch noch Alexander zu Bett bringen und dann wollte ich Karin noch mal anrufen. Alexander ins Bett bringen wird doch kaum den ganzen Abend dauern. Und morgen rufe ich Karin doch sowieso an. Es ist auch wegen des Wagens. Ich werde keinen Parkplatz finden. Und dann müssen wir unnötigerweise mit 2 Autos zurückfahren. Oder willst du deins stehen lassen? Na, das hatte ich nicht vor. Na also, ich brauche meins morgen auch. Du weißt doch, ich muss zu Dr. Gebler. Du könntest ja mit dem Taxi herkommen. Es wäre was anderes, wenn wir die holländischen Räder schon hätten. Wer soll ich dich holen? Du, das ist lieb von dir, aber umziehen müsste ich mich auch. Und dann wollte ich mir heute Abend noch die Haare waschen. Du, da fällt mir ein, wenn ich morgen zu Dr. Gebler fahre, könnte ich bei dem Fahrradgeschäft vorbeischauen und mich nach den Rädern erkundigen. Auf diese Weise spare ich mir einen Anruf. Ja, das ist eine gute Idee. Und du bleibst, solange es dir Spaß macht. Nur, bitte sei leise, wenn du kommst, ja? Ist doch klar. Also, tschüss dann. Ja, tschüss. Weißbier und eigentlich mag ich auch keine Typen, die Weißbier trinken. Es gibt nichts anderes. Doch, Wein und Cola. Ich mag auch keine Cola und ich mag die Leute nicht, die Cola mögen. Ich trinke Weißbier gern. Dabei könnte ich nicht damals sagen, wie lange es her ist, dass ich zum letzten Mal eins getrunken habe. Ohne die richtigen, die hohen Gläser, schmeckt's nicht so gut. Warum erzählst du mir das? Nur so. Du hältst bestimmt nichts von Jesus, was? Also, so würde ich das nicht sagen. Ich halte nichts von ihm, weißt du? Ich würde mich nicht wundern, wenn er Weißbier trinkt. Oder Cola. Cola nicht. Weißbier bestimmt, aber Cola nicht. Ich habe ein Bild von ihm dabei, weißt du? Ein Foto. Von Jesus? Ja, von Jesus. Von dem reden wir doch. Ich kann es nur nicht finden. Ich glaube nicht nur, dass er Weißbier trinkt, ich weiß es. Kennst du Tübingen? Leider nein. Ich wollte eigentlich wissen, ob du Freiburg kennst. Doch, da war ich schon mal. Dann kennst du vielleicht den Kartoffelmarkt. Dort sitzt Jesus und trinkt Weißbier. Deswegen halte ich nichts von ihm. Ah ja? Er hätte ja Wichtigeres zu tun, aber er sitzt in Freiburg am Kartoffelmarkt und trinkt Weißbier. Weißt du, irgendwie ist das ja seine Sache, denke ich. Aber dann ist es mit dem gleichen Recht meine Sache, dass ich nichts von ihm halte. Das denke ich auch. Aber warum du nichts von Jesus hältst, willst du mir nicht sagen? Mir gefällt es auch nicht, dass er in Freiburg am Kartoffelmarkt sitzt und Weißbier trinkt. Hast du ihn da sitzen sehen? Du hast ja keine Ahnung, wie er aussieht, weißt du. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht hast du ihn doch gesehen. Vielleicht hast du ihn gesehen, ohne es zu wissen. Du warst doch schon mal in Tübingen. Nein, in Freiburg war ich schon mal. Ah, natürlich, in Freiburg. Kennst du den Kartoffelmarkt? Möglich. Bestimmt kennst du den Kartoffelmarkt in Freiburg. Und wenn du den kennst, dann hast du auch Jesus dort gesehen, wie er Weißbier trinkt. Ich möchte dir ein Foto zeigen, weißt du? Von Jesus? Nein, das finde ich nicht. Kann sein, dass ich es nicht dabei habe. Aber hier. Nein, das darfst du nicht anfassen. Nur anschauen. Entschuldige. Ich möchte wissen, was du siehst. Ich würde sagen, das Gleiche wie du. Vielleicht hast du Jesus auch nicht gesehen, wie er in Freiburg am Kartoffelmarkt sitzt und Weißbier trinkt. Du hast doch nicht meine Augen. Na schön. Also, ich sehe eine niedere, steingemauerte Brüstung eines Balkons. Oder eine Terrasse. Und den gefugten roten Boden dieser Terrasse. Oder ist es doch ein Balkon? Den Schatten, den die Brüstung auf den Fußboden wirft, siehst du den nicht? Doch, ja. Und sonst, siehst du nichts? Siehst du denn nicht, dass dieses Bild an einem flirrend heißen Sonnentag irgendwo im Süden aufgenommen wurde? Sehen tue ich es nicht, aber es ist anzunehmen. Naja, ich sehe es. Und ich sehe, dass über der Brüstung die Trennungslinie zwischen Meer und Himmel nicht auszumachen ist. Ja, jetzt, wo du es mir sagst, fällt es mir auch auf. Nimm es ruhig. Nimm es und schau es dir genau an. Weißt du, wo das ist? Ich glaube nicht. Naja, ich weiß es auch nicht. Ich habe es in einem Buch gefunden. Irgendjemand hat es mir mal geliehen. Zuerst habe ich vergessen, es zurückzugeben. Und als es mir wieder einfiel, wusste ich nicht mehr, wem es gehört. Weißt du, ich habe alle Leute, die ich kenne, nach diesem Buch gefragt. Aber es gehört niemandem. Das Foto auch nicht. Du glaubst gar nicht, was ich schon alles unternommen habe, um herauszufinden, wo dieses Foto gemacht wurde. Monatelang habe ich hier an der Pinnwand einen Zettel gehabt, weißt du, mit meiner Telefonnummer. Niemand hat mich angerufen. Naja, vielleicht hat es auch jemand versucht und ich war nicht zu Hause. Mhm. Ich könnte ja hier gewesen sein. Weißt du, bestimmt bin ich hier gewesen. Ich bin ja jeden Tag hier. War ich früher auch. 3-4 Abende die Woche. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ja, das ist schon eine Weile her. Das war zu der Zeit von Annette und dem kleinen Alfred. Die kenne ich nicht. Annette? Ich kenne keine, die Annette heißt und keinen kleinen Alfred. Trinkt er Weißbier? Nein, er hat immer Schorle getrunken. Sie haben ihn ständig damit aufgezogen. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Ist doch nicht komisch, wenn jemand Schorle trinkt, oder? Nein, es ist ja auch nicht komisch, dass Jesus seine Zeit damit vergeudet, in Freiburg am Kartoffelmarkt zu sitzen und Weißbier zu trinken. Ich finde das jedenfalls nicht komisch. Ich auch nicht. Der kleine Alfred hat zu meiner Zeit die Theke gemacht und Annette hat bedient. Einmal hat ja einer bedient, der hielt große Stücke auf Jesus, weißt du? Er fand es völlig in Ordnung, dass er in Freiburg am Kartoffelmarkt sitzt und Weißbier trinkt. Möchtest du das Foto haben? Das da? Das andere, das von Jesus, finde ich nicht. Behalte es, ich schenke es dir, wenn du möchtest. Danke. Das gefällt mir. Man kann sie wirklich nicht sehen, die Trennungslinie zwischen Himmel und Meer. Zahlen. 2 Weißbier, 6,20 macht zusammen 27. Für was ist denn die 1 Mark? Telefon. Das war ein Ortsgespräch. 1 Mark für ein Ortsgespräch? Musst du dich bei Pepper beschweren. Ich mach die Preise nicht. Bei Pepper? Der Typ, dem der Laden gehört. Pepper. Das Peppers gehört ein, der Pepper heißt? Willst du mich wohl auf den Namen nehmen? Sicher nicht. Ja. Und der Song von den Beatles? Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ich dachte immer, die Kneipe ist nach dem Lied. Stört weiter nicht, wenn du das denkst. Du lieber Himmel, da bin ich jahrelang 3-4 Abende die Woche in Peppers gewesen. Aber dass es einen Pepper gibt, dem das Peppers gehört, das höre ich heute zum ersten Mal. Der kleine Manfred. Alfred, der kleine Alfred. Nee, Manfred, Manfred Pepper. Karrt mittlerweile Touristen auf Santorin herum. Mit so einer Taxiflotte. Zum Monatsende macht er den Laden hier dicht. Willst du damit sagen, dass das Peppers geschlossen wird? Ja, sobald das restliche Weißbier weg ist. Kriegst du noch eins? Nein. Nein, ich glaub nicht. It was 20 years ago today. Sergeant Pepper taught the band to play. They've been going in and out of style. Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely. Sie hörten von Frieda Feist Peppers. Die Personen und ihre Darsteller waren Rudolf Wolf-Dietrich Berg, Lukas Uwe Friedrichsen, Anwalt Wolf-Dietrich Sprenger, ein Pärchen Gerda Katharina Kramer und Gerd Baltus, Monika Angelika Thomas, junges Mädchen Margret Straßburger. Ton Günther Beckmann, Schnitt Heike Lexau, Assistenz Waltraud Heise, Regie Hans Rosenhauer. Und nun noch ein Hinweis auf das neue Programmschema des Norddeutschen Rundfunks. Ab 1. April werden Sie unser Mittwochshörspiel nicht mehr an dieser Stelle, also auf NDR 1, empfangen können, sondern auf NDR 3. Der neue Sendebeginn ist 21.30 Uhr.